Eine weitere quälende Runde der nicht enden wollenden Verhandlungen. Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, mag nicht mehr verbergen, wie genervt er von den Abgeordneten des britischen Unterhauses ist. Wieder hat es eine Mehrheit gegeben für etwas, was man nicht möchte, meint der Handelsexperte. Die deutsche und insbesondere die britische Wirtschaft steuern auf ein gewaltiges Desaster zu. Auch Ulrich Hoppe von der deutsch-britischen Handelskammer sieht allmählich schwarz. Das ist natürlich auch Gift für die Wirtschaft. Diese Unsicherheit setzt sich weiter fort, denn ein No-Deal ist ja nicht auszuschließen. Also das hat ja schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Es wird teurer für Unternehmen in Großbritannien hier zu produzieren, Dinge zu machen, weil sie durch die Beschränkung der Einwanderung nicht mehr die Fachkräfte haben werden in dem Ausmaß wie bisher. Zollkontrollen etc., das sind administrative Kosten. Hinzu kommt, so Hoppe im Deutschlandfunk, dass der Export aus EU-Staaten nach Großbritannien durch einen No-Deal erheblich verkompliziert werden dürfte. Alles wird teurer, vor allem für die Briten, davon ist er überzeugt. Dass Theresa May mit Nachverhandlungen mit Blick auf die strittige Nordirland-Grenze noch ein nennenswertes Entgegenkommen der EU erwarten kann, ist unwahrscheinlich. Deutschlands Außenminister positioniert sich klar und deutlich: Wir werden nicht zulassen, dass Irland isoliert wird. Unterstreicht Heiko Maas am Mittag gegenüber der Funke Mediengruppe. Mit Blick auf die Grenzregelung steht die gesamte Europäische Union fest an Irlands Seite, erklärt der Sozialdemokrat. Die offene Grenze im Norden der irischen Insel ist nicht verhandelbar. Genau das ist auch Linie der Christdemokraten. Das Fass wird nicht noch einmal aufgemacht, signalisiert David McAllister im ZDF. Der CDU-Mann mit britischen Wurzeln schließt ein Entgegenkommen in dieser Frage aus. Kommt kein Handelsabkommen zwischen Brüssel und London zustande, bleibt Großbritannien in der Zollunion mit der EU, Nordirland im europäischen Binnenmarkt, so wie es der sogenannte Backstop beschreibt. Das war doch mal eine britische Idee, betont der Europaabgeordnete. Wir sagen nochmals als Europäische Union, wir wollen ja diesen Backstop nicht. Nur für den Fall, dass während der Übergangsphase keine tragfähige Lösung gefunden wird, bleibt der Backstop in Kraft. Insofern ist das ein ganz wesentlicher Teil des Austrittsabkommens und das kann auch nicht zur Disposition gestellt werden. In der CSU allerdings wird das nicht ganz so ablehnend betrachtet. Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef im Bundestag, will ganz offensichtlich auf die britische Premierministerin zugehen. Von Ansagen aller Heiko Maas scheint er nicht allzu viel zu halten. Im Gegenteil, Dobrindt drängt darauf, nun sensibel zu reagieren. Mir ist klar, dass diese Grundsatzhaltung, man will nicht nachverhandeln, in Brüssel Mainstream ist. Jetzt geht es aber darum, dass man versucht, mit minimalen Korrekturen dafür zu sorgen, dass es eine Bewegung wieder gibt. Und deswegen darf Starrsinn nicht die europäische Lösung sein. Deswegen rate ich dazu, mit einer ausgestreckten Hand zu versuchen, mit England zu kommunizieren. Bloß nicht zu viel Porzellan zerschlagen, das ist seine Devise. Es müsse schließlich darüber nachgedacht werden, wie sich Großbritannien und die Europäische Union nach dem Brexit wieder annähern könnten.